in der Demokratischen Volksrepublik Korea wurde jüngst der Aminosäurekomplex Düngo entwickelt, die für Seiden- und Gemüsebau sehr wirkungsvoll ist. Dieser neue Dünger, die von der Verwaltung für Seidenbauindustrie erfunden wurde, wurde aus verschiedenen Aminosäuren, Bioaktivitätensubstanzen, Exkreten und Nebenprodukten von Seidenwürmern mit reichen Spurenelementen hergestellt. Dieser Dünger mit niedrigen Herstellungskosten kann die Produktion von Maulbeerblätter beachtlich erhöhen und auch beim Gemüsebau angewandt werden. Weil dieser Dünger von großem praktischen und wirtschaftlichen Nutzen ist, wurde er als eine staatliche Erfindung eingetragen.